Gedicht 43 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wie lieb ich dich? Lass mich die Arten zählen. Ich lieb dich bis zur Tiefe, Weite, Höhe, dahin mein Geist kann dringen, wenn er einsam dem Sinn des Seins und höchster Gnade nachsinnt. Ich lieb dich bis zur Niederung hinab, auf der des Alltags kleinster Wunsch sich regt. Ich lieb dich frei, wie Männer stehen fürs Recht. Ich lieb dich rein, wie sie vom Ruhm sich kehren. Ich lieb dich mit dem Glauben meiner Kindheit und meines alten Krames Leidenschaft. Ich lieb dich mit der Liebe, die mit meinen verlornen Heiligen ich fast verlor. Ich lieb dich mit dem Atem, Lächeln, Weinen all meines Lebens, und wenn Gott es fügt, so lieb ich dich noch tiefer nach dem Tod. Ende von Gedicht 43.